Herzlich willkommen zu meiner Abschlusspräsentation des Online-Lehre-Lernseminars der TU Berlin. Mein Name ist Vera Fricke und ich präsentiere im Folgenden das Seminarkonzept Konzeption und Umsetzung eines Blended Learning Seminars in der Universität. Mein Vortrag gliedert sich zunächst in die Bedarfsermittlung, also für wen ist das Seminar konzipiert, den Mehrwert, den das Seminar zum konventionellen Universitätsveranstaltung bietet, dann werde ich kurz die Zielgruppe an sich vorstellen und schließlich das didaktische Konzept näher beleuchten. Das heißt, hier stehen die Lernziele, das Konzept an sich und die Online-Instrumente im Vordergrund. Daran anknüpfend stelle ich die konkrete Umsetzung und die Evaluationsmethoden vor. Das entwickelte Seminarkonzept kommt im bereits stattfindenden Seminarsozialisationsprozesse im privaten Haushalt im Bachelorstudiengang Arbeitslehre der TU Berlin zur Anwendung. Arbeitslehre ist ein Studienfach, in dem angehende Lehrer für das Schulfach Arbeitslehre ausgebildet werden. Die vorgesehene Stundenzahl beträgt 2 Semester Wochenstunden und die Anzahl der Teilnehmenden variiert je nach Semester stark. Das kann von mindestens 25 Teilnehmern bis hin zu 60 Teilnehmern sein. Es handelt sich um eine Grundlagenveranstaltung innerhalb eines Wahlpflichtmoduls aus der fachwissenschaftlichen Perspektive. Ein Mehrwert des Medieneinsatzes durch Blended Learning besteht sowohl für die Studierenden als auch für die Dozentin. Schauen wir zunächst auf die Studierenden. Zum einen lernen sie als angehende Lehrer aktiv den Einsatz von Online-Unterstützung kennen. Sie können den Umgang selber erproben, auch als spätere Lehrform testen. Zudem geht es inhaltlich im Seminar unter anderem um Sozialisation durch und mit Medien, das heißt mit Hilfe des Blended Learning Seminars sollen die Studierenden eine erste praktische Erfahrung mit diesen Medien und der Sozialisation erleben und diese auch kritisch hinterfragen. Des Weiteren können die Online-Elemente die Selbstkoordinierung und die Abstimmungsprozesse von Studierenden erleichtern und fördern und einen möglichen Peer-Review-Prozess auch starten. Ich als Dozentin erhoffe mir eine Erleichterung in der Durchführung des Seminars und dabei insbesondere als zentrale Datensammlung, als Vorbereitung für die Studierenden, aber auch als Nachbereitung auf die einzelnen Themen und auch als Vorbereitung auf die Klausur. Jetzt habe ich schon viel über die Studierenden an sich geredet und die Studierenden sind auch die Zielgruppe, für die das Seminar konzipiert ist. Dabei handelt es sich um Bachelorstudierende, angehende Arbeitslehre-Lehrer. Die meisten befinden sich in der mittleren Phase ihres Studiums, so ungefähr ab dem 3. Semester. Das Seminar ist sehr heterogen von den Studierenden zusammengesetzt, da alle Studierenden noch ein Zweitfach wählen, was von Rehabilitationspädagogik bis hin zu Geografie gehen kann. Und auch vom Alter her variiert es von Anfang 20 bis hin zu Anfang 30 Jahren. Die Interessen und die Lernmotivation variieren dabei auch sehr stark. Viele Studierende haben das Fach Arbeitslehre eher aus einem praktischen Interesse gewählt und soziologische Themen, die im Seminar behandelt werden, sind hingegen eher neu. Zudem zeigen viele Studierende eher eine Konsumhaltung und die Dynamik ist eigentlich auch sehr stark abhängig von der Seminargröße. Je mehr Teilnehmende, desto größer die Konsumhaltung. Worum geht es also nun im Seminar? Was sind die Lernziele der Veranstaltung? Einerseits soll ein Überblick über Sozialisationstheorien und Prozesse gegeben werden. Und andererseits soll die Übertragung dieser Theorie auf den eigenen Alltag stattfinden. Das heißt, die Studierenden lernen die verschiedenen Sozialisationsinstanzen im eigenen Leben kennen und schaffen dafür ein erstes Bewusstsein, was Sozialisation für sie selber als auch für sie als angehende Lehrer und die Sozialisationsinstanz Schule bedeutet. Zudem ist ebenfalls das Thema Sozialisation mit und durch Medien ein weiterer Fokus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht nun das Blended Learning Seminar Konzept eigentlich aus? Diese Folie zeigt das Konzept, wie es ursprünglich geplant war. Das Konzept sieht einen integrativen Ansatz vor, in dem die verschiedenen Präsenzphasen und Onlinephasen sich abwechseln und sich auch ergänzen. Im Mittelpunkt des Seminars stand die Erstellung eines Interviews zu einem bestimmten Thema, das per Video festgehalten wird. Da der Video- und Interview-Erstellungsprozess mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist und sehr groß ist, aber der aufgrund der Bachelor-Rahmenbedingung nicht in die Bewertung einfließen kann, ist ein solches Konzept momentan nicht umsetzbar. Das heißt, wenn die Leistungen, die im Rahmen des Seminars erbracht werden, auch bewertet werden können, also im Rahmen eines sogenannten Blended Learning Seminars, dann macht es auch Sinn, ein solches integratives Konzept umzusetzen. Derzeit wird das Seminar mit einer Klausur beendet, sodass die Motivation der Studierenden eher darin liegt, eine gute Klausur zu schreiben, als besonders aktiv in der Phase des Seminars mitzuarbeiten. Im ursprünglichen Konzept waren in den drei Online-Phasen jeweils folgende Online-Instrumente vorgesehen. Basierend auf der Moodle-Plattform sollten in Phase 1 Texte von mir als Hintergrundmaterialien archiviert werden. Außerdem sollten Fragestellungen zu den Themen gepostet werden. Das heißt, die Studierenden, die in einer Gruppe ein Thema präsentieren, entwickeln eine eigene Fragestellung zu einem Oberthema. Dazu haben sie dann noch die Forumsgruppen, in denen ein Austausch zum Beispiel zur Frageentstehung entwickelt werden kann. In der zweiten Online-Phase sollen beispielsweise auch Archivfunktionen genutzt werden, um Interview-Leitfaden, Interview-Beispiele einzustellen und Hintergrundtexte durch Studierende selber eingestellt werden. Hier gäbe es die Möglichkeit für die Studierenden, die Podcasts zu Sozialisationsaspekten zu kommentieren. Gruppenforen würden für die interne Gruppenkommunikation angeboten werden und neben den erstellten Interview-Podcasts würden ebenfalls die Hintergrundpräsentationen zum Thema durch Studierende eingestellt werden. Nach Abschluss der Präsenz-Blog-Phase würden in der dritten Online-Phase die Studierenden ihre Präsentation um die Diskussionsaspekte der Präsenzphase ergänzen. Aufgrund der existierenden Rahmenbedingungen werde ich das Seminar anders als eben skizziert zunächst als Anreicherungskonzept aufbauen. Der Fokus liegt wie bei herkömmlichen Seminaren dabei in der wöchentlichen Präsenz. Die Studierenden gestalten nach einer Einführung in das Thema durch mich die Veranstaltung jeweils zu einem spezifischen Thema selber. Die groben Themen sind von mir als Dozentin vorbereitet. Die Studierenden können sich aussuchen, in welcher Gruppe, das heißt zu welchem Thema sie arbeiten möchten und konkretisieren ihr Thema mit einer spezifischen Frage. Die Studierenden sollen in Moodle jeweils eine Modulbox gestalten, sodass ihr Thema mit relevanten Inhalten und verschiedenen Medien dargestellt wird. Die Modulbox sollte dabei sowohl fachwissenschaftlich die Inhalte umfassen, das kann sowohl in Textform als aber auch in einer PowerPoint-Präsentation sein, mindestens einen zusätzlichen Hintergrundtext durch die Studierenden aufweisen. Daneben sollten relevante Audio- oder Videopodcasts eingestellt werden bzw. zu relevanten Internetseiten verlinkt werden. Es könnte beispielsweise auch noch ein Diskussionsforum mit relevanten Fragestellungen aufgemacht werden. Weitere Online-Elemente, die ich bereits im ursprünglichen Konzept vorgestellt habe, sollen auch in der 2.0-Version ebenfalls genutzt werden. Zum einen werden Texte archiviert durch mich als Dozentin. Zum anderen gibt es ein Moodle-Feature zur Themenfindung der Studierenden, wo Studierende sich selbst einem Präsentationsthema zuordnen können. Das werde ich gleich auch nochmal zeigen. Dann gibt es, wie gesagt, die Nutzung von Arbeitsgruppen und bearbeitete Themen werden auf Moodle präsentiert. Ein weiteres wichtiges Element ist die Testklausur. Im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung entwickeln Studierende Fragen, die sie als klausurrelevant erachten. Von diesen Fragen werden von mir als Dozentin relevante Fragestellungen herausgenommen und zur Übung ins Netz gestellt. Und aus diesen Testfragen werden auch einige in der realen Klausur verwendet werden, sodass die Studierenden eine optimale Vorbereitung für die Klausur selber haben. Hier sehen wir konkret, wie die Moodle-Oberfläche des Seminars aussehen würde. Da das Seminar erst im Oktober 2010 beginnt, hat die jetzige Oberfläche noch einen Entwurfcharakter. Allgemein gibt es ein Nachrichtenforum. Hier werden alle Neuigkeiten und Änderungen rund um das Seminar gepostet. Des Weiteren gibt es ein Fragen- und Antwortenforum rund um das Seminar. Hier können Fragen zu Organisation, Planung und Durchführung gestellt werden und ich werde diese dann beantworten, beziehungsweise sie können auch durch die Studierenden selber beantwortet werden. Zunächst findet dann eine Einführung in das Thema selber statt, mit zum einen Leistungsanforderungen an das Seminar, aber auch Seminarplan sowie die Frage, wie funktioniert hier eigentlich Moodle. Das wird natürlich alles in der Präsenzphase selber auch noch erklärt. Hier steht unter anderem auch, was der Einsatz von Medien im Seminar und die begleitende kritische Reflexion auf die eigene Sozialisation bedeutet. Und in der zweiten Rubrik sind dann Themenbenennung für Arbeitsgruppen genannt. Hier können die Teilnehmenden sich für ein Thema konkret anmelden und wie das aussieht, aussieht, sehen wir auf der nächsten Folie. Und hier sehen wir nun die Abstimmungsoberfläche. Die Studierenden steuern ihren Abstimmungsprozess selber. Dadurch soll garantiert werden, dass sich die Studierenden schnellstmöglichst im Seminar auf der Moodle-Plattform anmelden und die Moodle-Plattform auch selber aktiv kennenlernen. Je nach Anzahl der Teilnehmenden wird die Anzahl der Themen bzw. die Gruppengröße angepasst. Als Vorbereitung zur Abschlussklausur finden die Studierenden auf der Moodle-Plattform semesterbegleitend mögliche Klausurfragen, die sie selber entwickelt haben, die dann anschließend durch mich qualifiziert wurden und mit denen sie sich auf die Klausur vorbereiten können. Für die Weiterentwicklung des Seminars ist die Rückkopplung durch Studierende zentral. Daher werde ich während des Semesters und zu Ende allgemeine Feedbackrunden in die Präsenzphase einbauen. Zudem werden an unserem Fachbereich die Lehrveranstaltung mit einem Fragebogen evaluiert und auch dies werde ich in meiner Veranstaltung tun. Die Umsetzung des Seminars erfolgt erstmalig im Wintersemester 2010. Jetzt möchte ich mich erstmal für das Zuhören bedanken. Es war ein wirklich spannendes Seminar, in dem ich viel gelernt habe, in dem viele hilfreiche und konstruktive Diskussionen und Anregungen stattgefunden haben. Ja, vielen Dank und tschüss.